Es ist doch ganz egal, ob du schwarz bist oder weiß. Das fordert Michael Jackson 1991. Als er 18 Jahre später stirbt, ist seine Haut mehr white als black. Für viele Kritiker hat Michael Jackson damit seine schwarze Herkunft verraten. Oder ist er vielleicht einfach nur zu spät gekommen für die postrassistische Gesellschaft? Eine Gesellschaft, in der es keine Rolle spielt, ob man schwarz ist oder weiß. Das hatte doch Barack Obama versprochen bei seinem Amtsantritt ein halbes Jahr vor dem Tod des King of Pop. Eine postrassistische Gesellschaft. Was ist daraus eigentlich geworden? Janelle Monáe ist ein Kind des iPod, dessen scharfe Funktion kein Schwarz und Weiß mehr kennt. Das schrieb ein begeisterter Tobias Rapp im Spiegel über die gefeierte afroamerikanische Sängerin. Die Überschrift des Artikels behauptet dagegen: Das Album The Arc Android von Janelle Monáe erneuert die schwarze Musik. An die Rede von der schwarzen Musik haben wir, das heißt wir Weiße, uns gewöhnt. Sie sorgt für Ordnung. Schwarze Musik, das setzt voraus, dass es im Pop eine Rassentrennung gibt. Die Rassentrennung ist, paradoxerweise, die notwendige Voraussetzung für die große antirassistische Erzählung, auf die sich der aufgeklärte Popdiskurs stützt. Nach dieser Erzählung werden Weiße reich mit der Musik von Schwarzen, die sie einem weißen Publikum mundgerecht servieren. Und weiße Kritiker verdienen ihr Geld damit, diese rassistische Struktur anzuprangern. Und schwarze Künstler auch schon mal zurechtzuweisen, wenn diese für ein paar Dollar mehr ihre Blackness verraten. All das soll nun ein Ende haben. Die übersichtliche Hautfarbenordnung soll nicht mehr gelten. Bloß weil die Kinder des iPod kein Schwarz und Weiß mehr kennen? Ich bin Teil der Generation iPod. Die Leute haben nicht mehr eine einzige Musikrichtung auf ihrem iPod. Ich höre nach meinen Stimmungen, kreuz und quer. Ob das psychedelischer Rock ist, Klassik oder Hip-Hop, es ist alles Musik. Das behauptet Janelle Monáe. Und auf The Arc Android hat sie all diese Musiken untergebracht. Und noch ein paar mehr. Die Afroamerikanerin Monáe trägt eine verwegene Haartolle. Wie Elvis, sagen die einen. Wie Little Richard, sagen die anderen. Für ihre Musik plündert die 25-jährige Künstlerin die offenen Archive der Popgeschichte. Zur Freude der Kritik. Monáe bewegt sich in traditionell nicht schwarzen Genres wie Rock, Elektronik, Musical oder Folk. Und gerade damit überwindet sie ideologische Grenzen, meint der amerikanische Kritiker John Calvert. Seine Kollegin Marlo David bescheinigt Janelle Monáe sogar subversive Qualitäten. Sie durchbricht die Grenzen der Identität, die durch die traditionellen Kategorien definiert wird. Rasse, Geschlecht, Klasse, Religion. Janelle Monáe lässt sich nicht über ihre Hautfarbe definieren. Eigentlich selbstverständlich im 21. Jahrhundert. Und niemand würde ihre Hautfarbe überhaupt erwähnen, wäre diese Farbe weiß. Das gilt auch für den Besten. Kanye West hat aus Hip-Hop den besseren Pop gemacht und aus diesem Hip-Hop-Pop ein Gesamtkunstwerk. Sowas kann nur, wer im Zeitalter der absoluten Verfügbarkeit der Popgeschichte groß geworden ist. So feiert die Süddeutsche Zeitung das neue Album von Kanye West. Überschrift: Der Beste. Der Beste ist ein Schwarzer mit einem farbenblinden iPod, ein musikalischer Universalgelehrter im Zeitalter der absoluten Verfügbarkeit der Popgeschichte. Für seine Hitsingle Power bedient sich der grandiose Klugscheißer West bei einer englischen Art-Rock-Band aus der Steinzeit des Pop. Nichts, was er besitzt, braucht er wirklich. So stellen sich King Crimson 1969 den 21st Century Schizoid Man vor. Vielleicht werden ja farbenblinde Schizos die neuen Leitfiguren des postrassistischen Pop. Und vielleicht gibt es ein Happy End für Charles Barkley. Der Basketballstar hatte schon vor Jahren sowas kommen sehen. Was ist das für eine Welt, wenn der beste Rapper weiß ist und der beste Golfspieler schwarz? Nun, inzwischen wurden Eminem und Tiger Woods wieder von schwarzen Rappern und weißen Golfern verdrängt. Dennoch gedeiht der beste Pop derzeit in den farbenblinden Enklaven der Kulturindustrie. In der Politik ist die postrassistische Gesellschaft kein Thema mehr. Barack Obama wird auf Tea-Partys beschimpft, mal als Marxist, mal als Muslim. Eine neue Variante des 21st Century Schizoid Man.